Thank you. Drive live von der Time Warp 2002 auf dem Marktgelände in Mannheim. Wir haben jetzt für euch eine Stunde oder knapp eineinhalb Stunden in Floor 2 übertragen. Ihr habt gehört Frank Lorber, dann habt ihr Umek gehört und jetzt gerade noch Valentino. Wir schalten zurück auf den Floor 1. Da gibt es jetzt gleich Richie Horton und danach Carl Cox, da wird er da sein. Danach Green Velvet live und dann Mr. Fate.